Papa, du warst immer mein Vorbild, weil du immer zu deiner Familie immer hieltst. Du wolltest immer nur Ruhe und Frieden, es sollte keiner streiten oder sich immer alle nur lieben. Leider zu schnell musstest du von uns gehen, heute seh ich dich vor mir stehen. Es fehlt mir einfach alles, dein Lächeln, dein Reden, nur zusammen sollten wir damals alles erleben. Von heute auf morgen gingst du von uns weg, und tschüss zu sagen und mit uns zu reden. Zusammen waren wir stark und konnten was bewegen, doch heute gehen wir leider getrennte Wege, weil ich hier und nun jetzt da oben lebe. Ich frage mich, wärst du stolz auf mich? Ja Papa, du sollst wissen, auf ewig lieb ich dich. Wir vermissen dich alle, Papa, du fehlst uns richtig. Papa, du fehlst uns, warum bist du gegangen? Papa, du fehlst uns und das ein Leben lang. Papa, du fehlst uns, es bluten die Herzen. Papa, du fehlst uns, so spürst du die Schmerzen. Papa, du fehlst uns, warum bist du gegangen? Papa, du fehlst uns und das ein Leben lang. Papa, du fehlst uns, es bluten die Herzen. Papa, du fehlst uns, da spürst du die Schmerzen. Papa, du fehlst uns, spürst du die Schmerzen. Papa, du fehlst uns, es bluten die Herzen. Papa, du fehlst uns, warum bist du gegangen? Papa, du fehlst uns und das ein Leben lang. Papa, du fehlst uns, warum bist du gegangen? Papa, du fehlst uns, das ein Leben lang. Papa, du fehlst uns, es bluten die Herzen. Papa, du fehlst uns, da spürst du die Schmerzen. Heute noch denk ich an Zeit wieder zurück und frage mich, warum du überhaupt gegangen bist. Ich schau zum Himmel und hab 1000 Fragen. Zum Beispiel, sollte ich den nächsten Schritt jetzt wagen? Oder war es richtig, uns wegzuziehen von den ganzen Menschen, mich aufrichtig lieben? Die Frage, warum mussten wir dich überhaupt verlieren? Sie plagt mich jeden Tag aufs Neue mehr. Ja Papa, du fühlst mir echt verdammt sehr. So einen besonderen Menschen, ja wie du es bist, sucht man heute leider immer wieder nur vergebens. Du bleibst im Herzen bis zum Schluss meines Lebens. Ich würde noch viele Worte für dich hier finden. Ich weiß so wie du warst, man muss dich einfach nur lieben. Leider zu schnell mussten wir dich verlieren. Mein letzter Wunsch ist es, dich wieder zu kriegen. Papa, du fehlst uns, warum bist du gegangen? Papa, du fehlst uns, das ist ein Leben lang. Papa, du fehlst uns, es bluten die Herzen. Papa, du fehlst uns, ja spürst du die Schmerzen. Papa, du fehlst uns, warum bist du gegangen? Papa, du fehlst uns, das ist ein Leben lang. Papa, du fehlst uns, es bluten die Herzen. Papa, du fehlst uns, spürst du die Schmerzen. Papa, du fehlst uns, warum bist du gegangen? Papa, du fehlst uns, das ist ein Leben lang. Papa, du fehlst uns, es bluten die Herzen. Papa, du fehlst uns, ja spürst du die Schmerzen.